Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Oh, aber er ist da. Ich habe mal die Aufnahme gestartet. Ja, die interessantesten Sachen an diesem Pad sind in meinen Augen das PDF in Zeile 40 von diesem Professor Hochwichtig Salber Institut. Wobei das vielen von euch schon bekannt sein dürfte, denn diese Studie ist, glaube ich, auch schon mal durch die NRW-Liste und durch die NRW-ÖA-Liste und sonst irgendwie und vor ein paar Wochen oder Monaten. Aber wer das noch nicht kennt, kann sich halt ruhig erstmal nochmal angucken. Das war die Basis für den Vortrag morgens, den ich verpasst habe. Aber steht trotzdem ein bisschen was Bedenkenswertes drin. So, und vor allen Dingen die PDF-Links in Zeile 49 und 50, das sind nämlich die Unterlagen für den Vortrag von Achim. Und obwohl ich dabei war im Grunde beim Wahlkampf, fand ich die trotzdem interessant und informativ und habe da noch neue Dinge erfahren. Zum Beispiel? Weiß ich jetzt nicht mehr im Einzelnen. Ah, guck an. Sehe ich, da ist jetzt ein neuer Link. Der ist gar nicht so neu. Namen, Thomas. Namen. Habt ihr schon angefangen? Moin zusammen. Ja, wir haben noch nicht mal eine richtige Begrüßung für die Aufzeichnung. Hallo Achim. Guten Morgen. Hallo. Hier guten ist wieder eine Sitzung. Weiter. Also moin ist nicht guten Morgen. Richtig, deswegen kann man das auch mit näher nachlagen. Guten Morgen. Also wir sind quasi bei Rückschau Bundespresse, bla. Ja, ich habe mal ein bisschen angedeutet, was ich da so interessant fand grundsätzlich und was man sich da in dem Pad angucken kann, was wir da geführt haben. So, jetzt habe ich gesehen, die Nina hat inzwischen auch ihren Link da reingegeben mit den Slides, also von ihrer PowerPoint-Präsentation, die sie da gehalten hat. Das wäre Zeile 67. Das ist der Vortrag gewesen, zu dem ich mir die Notizen gemacht habe, die ich vorhin auf die ÖA-Liste in Form von diesem Word-Dokument gepostet habe, wo da noch entsprechende Lücken drin sind. So, jetzt wo ich dieses Slides habe, kann ich die Lücken eventuell auch selber ausbürsten. Das Gute daran ist, das ist ein relativ einfach verständlich strukturiertes Raster, Planungsraster zur PR-Konzeption für die Konzeption einer Kampagne. Ne? Also die Dinger, die man sich am besten vorher überlegt, bevor man versucht, einen ganzen Landesverband da in Marsch zu setzen, um irgendwelche Kampagnenziele zu erreichen. So, und das ist alles gar nicht so schwer. Bis auf, dass wir natürlich nicht das Geld haben, um irgendwelche gescheiten Statistiken in Auftrag zu geben bei irgendwelchen Instituten. Mal kurz eben schnell, was der PR-Mensch eigentlich als erstes tun würde, ne, bevor er irgendwie seine Kampagne plant. Er würde sich als erstes möglichst detailliert darüber informieren, wie die Zielgruppe sich wirklich zusammensetzt. Im Detail. Demografische Kriterien, wie sie drauf sind, Einstellungen, Haltung und so weiter. Da werden wir uns, fürchte ich, auf unser Bauchgefühl, also unseren gesunden Menschenverstand und unsere persönliche Einschätzung verlassen müssen. Aber ansonsten, rein was das Planerische angeht, ist das, finde ich, ein ganz gutes Raster, was man recht gut benutzen kann. Kann ich nur zustimmen. Ja. Was und wie gehen wir denn weiter vor, Kettensäge? Erstmal muss er sich stumm schreiben, stellen. Nein, ich will mich nicht stumm stellen. Ich will tippen, auch wenn Stefanie nicht da ist heute Abend. Ja, die einzige Sache, die ich mir ansonsten dazu überlegt habe, ist, wenn wir jetzt in puncto Agenda-Setting wieder mal was machen wollen, müssen wir als allererstes die Entscheidung treffen, denke ich, ob wir nochmal in so ein Kernthema der Piraten rein sollen, wie wir das letztes Mal getan haben mit dem GEMA-Ding. Das wäre dann beispielsweise Telekommunikationsgesetz, ne, Kernthema Datenschutz, wo wir schon das ein oder andere spontane, nicht ganz nüchtere Brainstorming im kleineren Kreis in Bochum gemacht haben. Aber was halt mehr so auf dieser Ebene des bisschen Rumlaberns sich noch abgespielt hat. Oder alternativ, ob es nicht sinnvoller ist, in ein Thema reinzugehen, wo wir Piraten bisher noch nicht als kompetent erlebt werden. Ne? Achim hatte da verschiedene Anregungen, beispielsweise Familienpolitik, sonst was. Ne? Also was von den klassischen Themen, wo wir sowieso wahrgenommen werden. Und sei es als total irre und durchgedreht beim BGE, was also davon abweicht und was unsere Kompetenz, unser Profil auf anderen Gebieten schärfen würde. Ich glaube, das wäre die erste Entscheidung. Müssen wir auch nicht heute Abend fällen, aber ich denke, das müssen wir uns als allererstes überlegen. Aber im Prinzip höre ich daraus deine Bereitschaft, die Arbeitsgemeinschaft, Arbeitsgruppe, Untergruppe, was auch immer, Agenda-Setting wieder zu beleben. Ja, die ist ja noch nicht mal ganz tot, will ich hoffen. Ja, weiß ich nicht. Was hast du denn was mit deinem Doodle jetzt hier? Hast du nicht mal schon mal so ein Doodle irgendwie gemacht gehabt? Ja, für uns drei zur Nachbesprechung gehen wir. Da waren wir auch am Freitag und da bist du nicht gekommen. Ach so, oh ja. Ja, Freitag ging nicht, das war ganz schlecht. Machst du bitte dem Radbett einen Strich? Ins Klassenbuch. Oder einen Eintrag ins Klassenbuch, das ist auch gut. Drei Striche geben Tadel. Ja, nee, ich denke, wenn, dann sollten wir halt die ganzen Ansprechpartner dazu nehmen, bei der von der GEMA-Aktion, aus dem Grunde, weil die haben wir ja jetzt schon mal, ne? Und die können wir ja einfach mal als Basis dieser Untergruppe Agenda-Sitting zwangsrekrutieren und wenn sie dann nicht mehr mitmachen wollen, dann können sie das ja sagen. Gute Idee. Dann würde ich sagen, versuch mal irgendwie direkt eine Mailingliste einrichten zu lassen, bis dahin nutzen wir halt den üblichen Verteiler und da werden die dann halt einfach drauf zwangssubskribiert. Du, Fuller rein. Bitte NRW-Mailingliste, ja. Ja. Was? Mailingliste, Agenda-Setting? Bitte? Agenda-Setting auf der AG-Mailingliste. Na komm, ich schreibe eine Mail, ist okay. Nicht Mail schreiben, einfach beantragen über das Webformular und das. Ja, und ansonsten ist das halt eine Sache der Übung, ne? Also ich sag mal, dieses Planungsraster, das wirkt ja halt relativ verständlich, aber die Tücken sind da meistens im Detail. Ich möchte das vergleichen mit der Lehramtsausbildung, wo man ja als Referendar oder teilweise auch als Student bereits schon so Unterrichtsentwürfe schreiben muss, ne? Und da hat dann auch jeder Dozent und jeder Fachleiter irgendwie sein eigenes Planungsraster. Da sind die Geschmäcker teilweise auch verschieden. Die haben auch ihre verschiedenen Präferenzen, wie man so eine Stunde aufbauen soll, aber grundsätzlich gibt es meistens irgendwelche Lernziele zu formulieren für die Schüler. Ne? Hauptziel, das ist dann aufgefächert in Teilziele. Das ist super kompliziert. Ich bin ja nun aus dem PR-Bereich und hier speziell aus dem redaktionellen PR-Bereich. Ich war es eigentlich gewohnt, präzise mich sprachlich auszudrücken. Brauche eine gewisse sprachliche Kreativität und ein gewisses Talent dafür und diese Dozenten haben es in 12 Monaten Referendariat nicht geschafft, mir beizubringen oder zu vermitteln, was sie da von mir wollen. Die hatten grundsätzlich an meinen Lernzielen was auszusetzen. Viele Sachen habe ich bis heute nicht verstanden. Vieles war sicher auch eigentlich Willkür. Aber ich sag mal, ne, wir müssen es nicht so sehr auf die Spitze treiben, aber ein vernünftiges Ziel und vernünftige Unterziele zu formulieren, das kann man auch mal üben. Von daher wäre das vielleicht die erste Sache. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn wir uns halt mal überlegen, wofür wir halt eine Kampagne machen wollen, dann einfach mal so Ziele zu formulieren, was man so erreichen will. Momentan haben wir ja keinen Wahlkampf oder nicht so ganz richtig, ne? Also wir würden jetzt nicht als Globalziel für so eine Kampagne ausgeben, über 5% kommen in Nordrhein-Westfalen, sondern es geht ja jetzt, denke ich mal, für die nächsten paar Sachen mehr so um Dinge wie auf bestimmten Politikfeldern irgendwas zu reißen. Und dieses irgendwas reißen müsste man halt mal konkret ausformulieren. Naja gut, ich sag mal so, bis wir das ans Laufen gekriegt haben, ist es Anfang nächstes Jahr und von da aus sind es dann noch 8 bis 9 Monate bis zur Wahl, also das wird sich darauf schon auswirken, denke ich. Wir sollten das nicht als oberstes Ziel nehmen, aber wir sollten das auch schon im Auge behalten. Ja, die nächste Sache, die ich dann beim Bundespressetreffen noch bemerkenswert fand, waren einige kleinere Einlassungen bzw. Gespräche mit unserem stellvertretenden Bundesvorsitzenden Sebastian Nerz, die ich recht aufschlussreich fand. Das Aufschlussreichste fand ich, dass er darum gebeten hat, dass die einzelnen Presseteams der Landesverbände, ne, von denen ja da ganz viele Vertreter vor Ort saßen, in Zukunft eine Monatsplanung für ihr Agenda-Setting vornehmen und das bitte an den Bund übermitteln möchten. Ja? Das finde ich ein sehr ehrenwertes und lobenswertes Ziel. Natürlich, ne? Das wäre eine super Sache, wenn das klappen würde. Andererseits zeigt mir das auch die völlige Entkopplung offensichtlich des Bundesvorstands von dem, was in den Presseteams der Landesverbände überhaupt läuft. Denn ich meine, das hier war jetzt unsere erste Aktion in Sachen Agenda-Setting, diese GEMA-Geschichte. Vorher kam noch gar nichts, momentan haben wir gar nichts in Planung, was danach kommt. Wir müssen dann noch drum kämpfen. Mit einem Wort, Agenda-Setting findet nach wie vor nicht so besonders statt und ist offensichtlich dem Bundesvorstand überhaupt nicht klar. Kann sein, dass das in anderen Landesverbänden besser aussieht, bin ich auch nicht auf dem Laufenden, will ich nicht bestreiten. Vielleicht haben die Berliner das ja drauf. Aber, ne, es wirkt so ein bisschen entkoppelt. Zumal er dann als nächstes sagte, ne, wir kamen dann nämlich natürlich sofort auf das Thema Kalender zu sprechen, weil das wäre ja eigentlich die absolute Grundlage, ne? Ein Kalender, wo entsprechend Termine drin sind, Piratentermine, aber auch allgemeine Termine, so Leitmessen, Feiertage etc., nur um das zu berücksichtigen und halt ein Zeitraster auch zu haben für die Planung. Und da war er auch so ein bisschen verzweifelt, weil die Bundes-IT anscheinend da versucht, irgendwas aufzusetzen, aber er rechnet da nicht damit, dass es klappt in den nächsten 60 Jahren. Und ja, ich glaube, die Anita hat dann angeregt, dass wir jetzt als erstes mal uns mit dem Google-Kalender behelfen, wo dann bestimmte Leute, irgendwie, ich sag, die Landespressesprecher oder so, einfach die Termine eintragen sollen und die entsprechenden Landespressesprecher dann halt Einblicksrechte bekommen. Das ist alles. Zum Thema Agenda-Setting. Jetzt, das war GEMA so die einzige Aktion, die wirklich mal gestartet wurde. Wird das jetzt noch weiter verfolgt oder aber eher nicht? Oder Vollgas oder Halbgas? Wie sieht das aus? Das wollten wir halt auch noch besprechen, wenn wir uns das nächste Mal zusammensetzen, also letzten Freitag, weil eigentlich hatten wir überlegt, das Ganze weiter voranzutreiben, weil die Entscheidung irgendwann jetzt Anfang nächsten Jahres sein soll. Aber das ist ja auch schon wieder obsolet, weil die liebe CDU bei uns im Bundesland einen Antrag gestellt hat, das Ganze zu verschieben. Ich stand da heute und habe mich gefragt, warum haben wir das nicht gemacht? Warum waren wir so doof und haben wir das nicht gemacht? Ich war wie von der Wand gelaufen heute quasi. Oh mein Gott, ich habe sie alle getötet. Wovon sprachst du gerade, Antrag, bla? Die NRW-CDU hat auf dem Bundesrat, ich habe es nicht genau, so wie ich es im Kopf habe, über den Bundesrat den Antrag gestellt, die Umsetzung der GEMA-Tarifreform zu verschieben, um da nochmal drüber zu sprechen. Und ich habe mich einfach gefragt, wir machen eine riesengroße GEMA-Aktion, aber auf die Idee, unsere Fraktion nochmal anzustacheln, das zu machen, kommen wir nicht. Das war heute eine Facepalm, aber ganz gewaltig bei mir. Warum? Das löst doch das Problem nicht, das ist nur eine PR-Aktion. Ganz abgesehen davon, auf solche Aktionen muss dann ja schlechtlich auch mal irgendwann die Fraktion selbst kommen. Also da würde ich nicht die Verantwortung bei uns sehen. Naja, also vielleicht bei beiden. Ich wollte gerade sagen, Kommunikation geht in zwei Richtungen. Da hat keiner dran gedacht. Ja, ich machte auch niemandem einen Vorwurf. Es war wirklich dieses, warum waren wir in der Gesamtheit die Piraten so blöde, nicht an diese Möglichkeit zu denken? Wobei das war kein Vorwurf von irgendjemandem. Wobei es als PR-Sache sicherlich gut gewesen wäre, wobei vom Grundsatz her ist die GEMA keine öffentlich-rechtliche Einrichtung im Sinne von Gesetzesrang oder so, sondern es ist eine Verwertungsgesellschaft, die zwar die maßgebliche in Deutschland ist, aber da hat sozusagen jetzt hier ein Parlament keinen direkten Einfluss. Allein von daher ist schon diese Aktion ziemlich dreist. Also irgendwas muss ja anders sein bei der GEMA, weil die ja auch nicht wie eine normale Gesellschaft ihre Forderungen eintreiben können, sondern die haben ja mehr Recht. Also sie haben ja sofort einen vollstreckbaren Titel. Also das gibt es sonst in der normalen Wirtschaft auch nicht. Also irgendwas muss da ja schon anders sein. Ja, aber das helfen sie jetzt, glaube ich, auch nicht weiter, weil ja jetzt auch der Daniel nicht da ist und... Also, es wird sich noch zusammengesetzt. Wann und wie ist aber nicht klar. Also, Thema jetzt abhaken. Würde ich so sehen. Also, ich denke, es sollte man fortsetzen. Am Donnerstag bei der LAV-Vorsitzung, da ist ja der Daniel Zahn auf jeden Fall da. Und dann sollte man das Thema dort ansprechen, um eben auch ihn mit ins Boot zu holen dafür, dass man einen Termin vereinbart, wo man dann nochmal ein Feedback diskutiert und auch überlegt, ob und wie wir die Thematik noch fortsetzen. Als Agenda-Setting war das ja schon ein bisschen was, aber eigentlich jetzt im Sinne eines mittellangfristigen Themas war es ja noch nicht wirklich das, was man unter Agenda-Setting sehen würde. Ne? Ja, machen wir das so. Rockkettensäge, wir setzen uns nochmal zusammen mit Steff und dann sprechen wir mit dem Daniels an. Wir können mit Daniel dann pro prima bei der Vorstandssitzung sprechen. Gut, ansonsten steht im Protokoll ja nichts drin. Wer hat denn noch Punkte für die Tagesordnung? Ich. Aber ich habe heute auch so gut wie keine Zeit gehabt, bin außerdem tierisch angeschlagen, wie man vielleicht hört. Hört man bei dir wie auch beim Radbert, ja. Habt ihr euch gegenseitig angesteckt. Erster wichtiger Punkt, die Bundespresse hat angefragt per E-Mail, ich weiß aber jetzt nicht, wie groß der Verteiler war, wie das aussieht mit einem Terminkalender von dpa. Der kostet, ich glaube, 39 Euro im Monat pro Landesverband, wenn man das über alle Landesverbände macht. Ich kann das mal weiterleiten, da gibt es auch einen Username und Passwort, da gibt es einen Testzugang bis zum 6. Dezember, das heißt also noch 2 Tage jetzt. Ich habe die große Bitte, wer ist Donnerstag bei der Vorstandssitzung dabei? Habe ich mir auf jeden Fall gerade vorgenommen. Gut, dann leite ich das an dich weiter. Wenn ich nicht da bin am Donnerstag, kannst du das dann im Vorstand ansprechen? Kann ich machen. Wie viel Uhr ist sie denn? Ich bin normal. 20:30 Uhr. Ja. Gut, können wir das auch ins Protokoll packen? Also ich versuche auch da zu sein, aber ich kann es nicht versprechen. Dann das Zweite, das hatte Radbert ebenso am Rande schon angesprochen, Terminkalender. Die Anita hatte einen Terminkalender angelegt. Auch da wiederum an bestimmte Leute verteilt wohl. Nur, es war jetzt BCC-Empfänger, ich konnte jetzt auch nicht sehen, an wen. Das ist ein Kalender, der wahrscheinlich dann abgelöst würde durch den dpa-Kalender. Da steht jetzt auch noch nicht allzu viel drin, aber ich habe da jetzt also mal kurz reingeguckt. Da sind halt so besondere Tage, wie zum Beispiel gestern der Tag, der weltweite Tag der Behinderten. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der hieß. So, ich kläre das dann mit Anita, beziehungsweise das kann eigentlich auch jemand anders machen, mit Anita nochmal ab, inwieweit wir den Kalender für mehrere Leute öffnen können. Unterstütze das Ansinnen. So, dann ist am Samstag von 20 bis 21 Uhr Mammelbund Länderpresse. Da werde ich zu 99% nicht können, weil ich Familie und Weihnachtsmarkt habe. Wer kann daran teilnehmen? Und unter anderem das, was wir jetzt hier besprochen haben, oder beziehungsweise das, was am Donnerstag dann in der Vorstandssitzung noch kurz besprochen wird, weitergeben. Ja, am Freitagabend, was war, Schatz? Vorstandssitzung ist Donnerstag und die Bund-Länder-Mammel ist am Samstag. Das ist an jedem 8. eines Monats. Achso, nö, 8. geht nicht. Wie viel Uhr? 20 Uhr. Okay. Ja, merke ich mir auch mal vor. Radbert, du bist ein Schatz. So, dann weiß ich jetzt nicht, weil ich ein bisschen später gekommen bin. Hat Radbert komplett über das Wochenende schon berichtet oder nur so 2-3 Sachen rausgepickt? Ich habe nur die Sachen rausgepickt aus dem Pad 265, die ich wirklich brennend interessant fand. Okay. Also ein paar allgemeine Informationen. Die Veranstaltung muss, ich war jetzt bei den letzten beiden nicht dabei, wohl um Längen besser gewesen sein als alles, was vorher gelaufen ist. Einige sprachen sogar von einer der besten Piratenveranstaltungen, die sie je besucht haben. Also da ein dickes Lob an Uwe, der hat das Ganze alle organisiert. Also Örtlichkeiten, den ganzen Scheiß sich drum gekümmert, WLAN etc. Dann denke ich, wir haben auch ein ganz gutes Mix gehabt zwischen praktischer Arbeit und Theorie. Also auch, dass jemand von außen kam und ein bisschen berichtet hat. Da hat Radbert ja eben schon ein bisschen was zu gesagt. Fand ich ganz gut. Was ich jetzt ein klein wenig, ja nicht störend fand, aber etwas irritierend. Also in den Folien waren dann doch einige böse Fehler drin. Zum Beispiel Piratenpartei durchgängig mit Bindestrich geschrieben. Und ich hatte jetzt so hier und da mal den Eindruck, dass zumindest die Referentin nicht den Vortrag zum ersten Mal hält, aber die Schlüsse, die gezogen haben, die fand ich also sehr interessant. Und was ich bemerkenswert fand, war, dass also da 2-3 Leute aus dem Kreis der Leute, die also das Ganze verfolgt haben, da ziemlich schnell auch Kontra gegeben haben dann. Warst du da schon da, Rappert, bei der Veranstaltung? Du bist später erst reingekommen, ne? Ja, ich wollte mich dann nicht da als schniefendes Monster in die Reihen drängeln, deswegen habe ich mich dann nur draußen hingestellt. Also ich kann jedem nur empfehlen, die Folien auf jeden Fall mal einmal sich zu ziehen und durchzugehen. Wer Fragen hat, kann sich dann irgendwie in der nächsten Sitzung mal an den Uwe oder an mich wenden, weil wir waren ja beide jetzt auch vor Ort. Der Christopher war, glaube ich, auch da. Jetzt muss ich eben überlegen, ob der schon vormittags da war. Nee, der ist mittags erst gekommen. Aber der Thomas Küppers war auch da. Ja, Praxisteil. Also ich habe zwei Vorträge gemacht, einen am Samstag, einen am Sonntag. Einmal Wahlkampf. Das Ding habe ich in längerer Form schon in Osnabrück gemacht vor ein paar Wochen. Und am Sonntag habe ich uns einfach mal ein bisschen geoutet und habe drei Gates rausgepickt, die uns einfach beschrieben, was wir gemacht haben und meine Einschätzung dazu. Das war da jetzt nicht ganz so lang, das hat irgendwie 3/4 Stunde ungefähr gedauert. Auch das könnt ihr euch mal angucken. Das war eine Geschichte aus dem Wahlkampf, so ein gefakter NPD-Brief. Dann die Geschichte mit Klaus Hammer und die, weil sie relativ aktuell war und so ziemlich allen bekannt, der Tweet von Dietmar Schulz. Was wir außerdem besprochen haben, dann war die FlauschCon, da sind wir aber irgendwie nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen, war so mein Eindruck. Das war auch, glaube ich, nicht, also die FlauschCon, ich weiß gar nicht, wer das aufgebracht hat, das war nicht ein ganz so glückliches Beispiel aus meiner Sicht, weil das irgendwie so ein Selbstläufer war, der also weder vom Landesverband noch von Bundesebene in irgendeiner Form hätte von vornherein kontrolliert werden können. Ja, ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso wir an der Stelle überhaupt auf andere Beispiele aufgefächert haben. Da war aus meiner Sicht eine ganz schlechte Idee. Sondern stattdessen hätten wir einfach die Beispiele, die du da ausführlich vorgestellt hast, weiter durchsprechen sollen. Also wenn ich das in der Vorführstunde da im Referendariat gemacht hätte, dann hätte er mich rausgezogen auf offener Bühne und gekreuzigt im Flur. Ja, mach's mal jetzt nicht ganz so wild. Also ich hätte es auch schöner gefunden. Ich wollte da aber jetzt nicht so Theater machen, weil ich gedacht habe, da darf sich jetzt irgendwie nicht das Wochenende nur um NRW drehen. Ne? Wobei FlauschCon war ja auch NRW. FlauschCon war ja auch NRW, wollte ich doch gerade sagen. Und vor allen Dingen, die hacken dann nur auf der FlauschCon-Geschichte rum und Popcorn-Piraten sind ein Problem und das war ja alles so schlimm. Ne, ich habe das schon auf der Mailingliste thematisiert. Die Popcorn-Piraten sind für uns kein Problem, die Popcorn-Piraten sind für uns ein Korrektiv. Und wenn irgendwer sich genötigt fühlt, dadurch, dass man ihn derart vernachlässigt, dass man seine Ansichten derart ignoriert zu Sachen, die er für katastrophale Entwicklungen hält, das dann auf diese Weise publik zu machen, dann haben wir irgendwo anders vorher was falsch gemacht. Ja, also ich meine, ich gebe zu, das Erste, was ich morgens jetzt mittlerweile mache, ist auch nicht mehr den Google Alert zu lesen, sondern die Popcorn-Piraten, aber da steht auch wirklich viel Scheiß drin mittlerweile. Aber ich sehe das jetzt auch nicht so als so gravierend an. Was mir noch aufgefallen ist, das habe ich in der Veranstaltung auch gesagt, das hat mich fast ein wenig erschreckt. Das hatte ich in Niedersachsen schon, als ich da war und mit den Leuten gesprochen habe. Offensichtlich sind wir in NRW richtig professionell aufgestellt. Das hat mich etwas überrascht. Unter anderem deshalb, weil also gerade am Wochenende so in den Gesprächen, in den Pausen, der ein oder andere Pressesprecher, stellvertretende Pressesprecher oder Öffentlichkeitsarbeiter, also dann uns sein Leid geklagt hat. Also viele haben gar keine Arbeitsgruppe, die also unterstützt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, sondern da sitzt dann ein oder zwei Pressesprecher. Und in vielen Landesverbänden hat der Pressesprecher offensichtlich auch nicht die Unterstützung, beziehungsweise die Öffentlichkeitsarbeitsgruppe, nicht die Unterstützung, die sie eigentlich haben sollte. Also teilweise ist es so, dass die Leute noch nicht mal von sich aus das machen dürfen, sondern sind dann da, so wie ich das immer dann sage, nichts als ein besserer Sekretär. Da habe ich in der Veranstaltung auch darum gebeten, dass da doch jeder Landesverband mal kurz aufschreiben soll, wie er organisiert ist und dass wir mal gucken, ob wir das irgendwie besser hinkriegen. Weil der ganze Rotz mit Agenda-Setting etc. nützt nichts, wenn du einen Pressesprecher hast in, ich nenne jetzt kein Bundesland, irgendeinem Bundesland, der das dann weiterträgt und dort verläuft das dann im Sande, weil er die Kompetenzen nicht hat oder das Standing nicht hat. Das Traurige ist, das war genauso dasselbe schon Klagen in Ilmenau, wo wir waren. Und daran scheint sich anscheinend in der ganzen Zeit nichts geändert zu haben. Ja gut, wenn es keiner angeht, ich habe es jetzt gefragt und ich habe halt auch drum gebeten und werde ja auch nochmal darauf ansprechen und das könnt ihr vielleicht am Samstag im Bund-Länder-Pressetreffen auch mal kurz ansprechen, dass die Leute einfach erstmal kurz aufschreiben sollen, wie sie denn in der Öffentlichkeitsarbeit, / Pressearbeit organisiert sind, mit welchen Kompetenzen und Rechten. Ja, und ansonsten, mir hat die Veranstaltung viel Spaß gemacht. Also ich habe es nicht bereut, dass ich beim Bundesparteitag nur einen Tag und dafür dann jetzt zwei Tage war. Also ich fand es eine gelungene, runde Sache. Also ich denke mal, Radbert auch. Ne? Ja, ich bereue es nicht, dahin gefahren zu sein, auch wenn das gesundheitstechnisch ganz sicherlich eine ganz schlechte Idee war. Aber das muss man halt mal in Kauf nehmen. So, jetzt habe ich nur eine Bitte und dann habe ich eigentlich selbst nichts mehr, außer den Sachen, die vielleicht beim Request-Tracker sind. Den Adventskalender für morgen, kann den jemand anders zumindest vorformulieren? Thema? Ich guck mal gerade. Also, ich meine, da steht jetzt, mal eben kurz gucken, da steht jetzt KV Cruise, Region NRW, Regio Mumble etc. Da fällt mir jetzt spontan nicht so viel zu ein. Also die Organisationseinheiten der Piratenpartei oder was? Ja, nicht der Piratenpartei, sondern jetzt dann hier wahrscheinlich Landesverband. Also ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Tag dann nur Landesverband. Nach der Mutter, wie sind die Piraten in NRW organisiert? Ja, und dann vielleicht ein bisschen Statistik, die muss ja nicht zu 100% jetzt stimmen, also bitte nicht abzählen, aber dann ungefähr, wie viele Stammtische haben wir, wie viele Crews haben wir noch eingetragen, wie viele AKs, wie viele AGs, völlig egal, ob die jetzt aktiv sind oder nicht aktiv sind. Und dann vielleicht so ein, zwei Sätze noch zu dem Regio-Mumble. Und wie wir halt uns untereinander vernetzen und organisieren. Und wenn ihr habt, noch ein schönes lizenzfreies Foto oder ein CC-Foto, wo ihr wisst, welche Lizenz es genau ist. So, da müssen wir uns also Themen einfallen lassen für die Tage, also für die nächste Rutsche. Wir haben bis zum 6. einschließlich haben wir Themen und danach brauchen wir wieder was. Wenn das erstmal nachgeschrieben wird, gehen die auch erst morgen Abend im Krähennest. Dann einmal vorher kann ich es nicht fertig machen. Nein, sei erst mal fertig machen. Ja, kein Problem. Gut, dann mache ich morgen Abend. Ja, lass uns mal Dinger sammeln. 7. bis 11. Ne, 7. bis 13. machen wir. Hat man kein Pad dazu? Ja, das Pad Adventskalender. Ich könnte was zum Bildungsprogramm in NRW sagen, wenn wir sowas wollen. Zum was? Bildungsprogramm. Ja. Also so Stichworte wie fließende Schullaufbahnen und sowas erklären, einfach mal so. Kann man das irgendwie spannend formulieren? Ich kann alles spannend formulieren. Noten abschaffen. Was haben die Piraten eigentlich gegen Noten? Hatte Klaus Hammer schon mal ein längeres Stück im Kompass. Da könnte man so ein paar kernige Kernsätze als Aussagen bringen. Ja, Drachen ein und such den Datum aus. Link vom Kalender steht jetzt auf dem Bett. Und auch hier wieder gilt wieder, wenn du ein schickes Foto hast, also so ein Foto auch bei Facebook, das macht sich einfach besser, als wenn nur Text ist. Ja, mal schauen. So, dann wäre mein Vorschlag, wir machen was zu den Musikpiraten. Das kann ich machen. Wenn ich da was vorschlagen darf, nach dem Parteitag der CDU heute, können wir nicht auch irgendwas zum Thema Familienpolitik sagen? Ja, da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, das fast schon für morgen zu machen, aber ich kriege die Leute nicht so schnell, beziehungsweise wenn einer von euch das vernünftig formulieren kann, gerne sofort. Weil ich habe, also CDU war ja und gestern Hart aber fair muss ja auch übelst gewesen sein. Also ich habe es nicht gesehen, aber die Kritik gelesen. Das wäre an der Stelle sogar Genderpolitik. Ja. Ja, wer kriegt das hin? Nur ins Unreine schreiben. Lektorieren kriege ich hin, aber ich kann mich jetzt nicht jeden Tag hinsetzen und eine Stunde recherchieren und dann noch eine Stunde formulieren. Das schaffe ich nicht. Wenn du zum Thema Gleichberechtigung von Homosexuellen tralala was da drin haben willst und hier jetzt niemanden findest, frag Mike Neute, der macht das sofort, würde ich wetten. Stimmt, den rufe ich mal an. Wobei das ein bisschen dünn, also nur, also wenn, dann sollten wir es ein bisschen ausweiten. Also alles, was in die Richtung von Lebensgemeinschaften geht. Also Nachteile von nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften etc. Aber da spreche ich den auch an. Tragt ihr das ins Protokoll ein? Ich trage es gerade schon in den Kalender ein, also in das Kalenderpad. Stichwort war Familienpolitik oder? Nee, ne? Also dein Stichwort war, was war da, dein Stichwort war Bildung? Ja, das habe ich verstanden. Okay, und das Familienpolitik, mach mal Klammer auf, nicht eheliche Gemeinschaften, Klammer zu. Dass man so grob weiß, in welche Richtung das gehen soll. Eventuell besser sogar nicht nur nicht eheliche, sondern nicht heterosexuelle Gemeinschaften. Ja, das ist jetzt nur das Stichwort. Das ist mir ist schon klar, dass das dann auch drunter fällt. So, dann brauchen wir nochmal wieder was ein bisschen Recherchebedarf, also wo Schwarmintelligenz gefordert ist. Zitatensammlung von Piraten, da würde ich auch mal gerne eine schöne Geschichte zu machen. Wollen wir die ziemlich hinten anstellen, weil da müssen wir mit Sicherheit 3-4 Tage mal sammeln. Boah, was ist hier für eine Stimmung? Ich setze es mal auf den 15. Okay. Ach, meinst du seit 2006? Alles so, was an schicken, netten, blöden, was auch immer Zitaten kommt. Völlig egal, ob von Christopher Lauer oder von irgendeinem auf Twitter. Also alles, was gut oder lustig oder verblüffend oder wie auch immer ist. Also Christopher Lauer, hast du weder Bonnies oder Penis? Eigentlich im Wunder, dass es da keine Seite dazu gibt, mittlerweile schon. Pferd. Mach doch eine, die besten Zitate seit 1928, Copyright LV Berlin. Genau, schreibt doch mal schön auf, vom Krieg. Für den Kalmi, möchte ich mal sagen. Was denn? Hat nicht zugehört. Zitatenpirate. Piratenzitate sammeln. Für den Adventskalender. Oh, du musst dich jetzt profilieren als potenzieller Kandidat. Okay, ich hab eins. Halt die Fresse, Radbert. Ah, jetzt komm, Jungs. Ich hab die Nase dicht, den Kopf dicht. Ich hab jetzt keinen Bock auf irgendwelches Gebäsche oder Stress. Ich will das so... Ja, aber das ist doch schon das Richtige. Einfach mal die Kresse halten. Zügig hier durch. Übrigens, wer das ja gerade mit Eichhörnchen geschrieben hat, das ist genau der richtige Aufhänger. Jo. Weil das ist der Anreißer, der neugierig macht. Moin, moin. Hi, Bucky. Seid ihr Zeile 60? So, dann haben wir noch Popcorn-Piraten, die will ich auch gerne aufnehmen. Die sollen Giffy und so angemacht haben, habe ich gehört. Ist mir völlig egal, ich will da eine Geschichte zu schreiben, ein Adventstürchen. Und dann würde ich sagen, machen wir was zur ÖPNV. Wie wäre es denn damit, warum unsere Parteitage Bings, Bongs und was weiß ich, wie heißen? Ja, das ist auch gut. Da kann ich auch was zu fertig machen. Kannst du das ein bisschen füllen, also dass es nicht nur um die Parteitage geht, sondern auch so um andere Begriffe, die ein Außenstehender so gut wie nie kennt? Ja, klar. Super, danke dir. Zum Beispiel was? Ich überlege gerade, wahrscheinlich findet man im Glossar einiges. Ja, zum Beispiel... Ja. Nicht Ponyhof, ne? Wie heißt das? Ponytime. Ponytime, genau. Vogonismus. Ist dazu nicht in der Pressemappe auf den hinteren Seiten auch irgendwas abgedruckt? Ja, das ist im Glossar. Das Glossar ist im Adventskalender, glaube ich, auch verlinkt. Also da kannst du dich auch aus dem Glossar bedienen. Jo, mach ich. Dann wäre mein Vorschlag, Popcorn-Piraten auf den 8. zu setzen, dass man immer so mal einmal ein bisschen was Ernsteres hat und einmal was Lustiges. Also 8. und 9. tauschen. Das ist irgendwie zu schnell für mich. So, dann machen wir am 11. Dezember E-Zigarette, der Dauerbrenner. Der Dauerdampfer. Der Dauerdampfer, genau. Und dann brauchen wir jetzt noch was für den 12. und dann reicht es erstmal. Hat einer Zeit und Lust und kennt sich ein bisschen aus in den ganzen AGs, die auf Bundesebene existieren. Stichwort, dass man AGs mit lustigen Namen, aber ernstem Hintergrund findet und die kurz vorstellt. Wobei, die müssen nicht nur ernsten Hintergrund haben. Also mir fällt jetzt spontan für NRW die AG Schnittchen ein. AG Reederei. Ja, also ein Krempel. Also so, wo man denkt, was soll der Blödsinn? Und dann erklärt man kurz, was die machen. AG Kellerei. Das kannst du doch bei deinem, was du über die schließende Schullaufbahn schreiben willst. AG Tellerrand gehört dazu. Oh, ich schau mal. Es soll ja nicht zu lang werden, ne? Ich muss immer aufpassen, dass ich keinen halben Roman schreibe. Du hast die anderen hast ja gelesen, ne, die wir so gemacht haben bis jetzt, oder? Ja, ich habe mal reingelesen. Also ich mache das ungefähr die Länge. Gut. Und immer, also das hilft viel, wenn ihr was habt, also wenn ihr ein Foto habt oder so, das ist, das lockert das alles ein bisschen auf noch. Jo. Gut, also ich bin dann soweit durch. Ich habe allerdings noch nicht in Request-Tracker geguckt. Müsst ihr noch was zu den PMs erfahren, wissen, die geschrieben wurden? Nicht unbedingt, aber haben wir noch irgendwas auf der Agenda? Muss noch irgendwas geschrieben werden? Ich bin da im Moment etwas fantasielos, wenn ich ehrlich bin. Ja, wenn du einen Kopf zu hast, ist das kein Wunder. Denke ich auch. Seid ihr auf Jason Pepper schon eingegangen rechts im Chat? Hört man mich nicht? Bernd, trägst du gleich auch noch kurz was vor? Stimmt, ja, wir hätten auch noch was auf Agenda, sogar zwei Sachen habe ich. Ah, der sucht Hilfe. Ist er denn auch im Mumble, der Jason? Ja, ich bin hier. Ich grüße dich. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ja, machen wir mal im Adventskalender einen Strich und dann kümmern wir uns um den Patienten aus Niedersachsen. Wie können wir dir helfen? Ja, ich bin etwas spontan hier. Eigentlich war nach dem Bundespressetreffen vom letzten Wochenende verabredet worden, dass Susanne herkommt. Die kann aber heute Abend nicht. Deswegen bin ich spontan hergeschickt worden. Hauptsächlich geht es darum, herauszufinden, ob und wie ihr uns helfen könnt. Unser Problem oder eines unserer Probleme ist, dass wir keine dedizierte AG Öffentlichkeitsarbeit haben. Und da steht so die Idee im Raum, ob ihr das irgendwie für uns mit übernehmen könnt oder unterstützen könnt. Und allgemein, ob Wahlkampfhilfe irgendwie von euch organisiert und uns irgendwie geschickt werden kann. Und ob wir da was noch für tun. Als erstes sofort schnell jetzt gründen. Wir haben ein enormes Personalproblem. Und zumindest wäre es für die Gründung hilfreich, also das war eine spontane Idee, die wir heute Nachmittag kurz hatten, ob einige von euch vielleicht zurzeit ein bisschen Zeit haben oder gerade nicht so viel zu tun haben, helfen könnten, diese AG zu gründen und in Gang zu bringen. Weil uns momentan an allen Ecken und Enden Personal fehlt. Also ein Vorschlag von mir wäre, den Formalfru vergiss mal und konzentrier dich auf die inhaltliche Arbeit. Ja, und nimm dir, wen du kriegen kannst, aus allen Ländern. Kurze Frage, hast du oder warst du in Osnabrück dabei vor ein paar Wochen, als ich da den Vortrag gemacht habe über unseren Wahlkampf, oder hat Susanne dir unsere die Folien gegeben? In Osnabrück war ich dabei. Okay, dann weißt du ja ungefähr, was wir gemacht haben während des Wahlkampfs. Wo genau braucht ihr denn Unterstützung? Wichtigste wäre irgendwie eine überregionale Kampagnen- oder Aktionenplanung. Wir haben momentan die Zersplitterung in die Kreisverbände sehr stark. Das heißt, es wird sehr viel lokal gemacht, aber ganz wenig überregional. Und diese Schnittstelle, die irgendwie dafür sorgt, dass überregional mal eine gemeinsame Aktion gemacht wird, fehlt uns. Okay, ganz spontan, wenn ihr sehr schnell seid, weil die Sachen liegen eigentlich alle da, GEMA und Weihnachtsmärkte. Ja, ganz schnell sind wir gar nicht, fürchte ich. Also ich selber kann gar nichts machen. Ich bin jetzt hier auch nur als Stellvertreter. Ich bin voll eingespannt in meinem Wahlkampf und ich bin unser Gensek. Und entsprechend bin ich nahezu ausgebrannt, aber wir müssen halt, oder die Idee ist, ob ihr es irgendwie bei uns mit antreiben könnt, die noch frei sind, mitzunehmen. Ja, also ich mache jetzt mal eben kurz was. Musikpiraten haben, das habe ich gelesen, heute glaube ich, also der Christian Hofgart hat heute einen Sampler zu Weihnachtsliedern, glaube ich, veröffentlicht. Musst du mal bei den Musikpiraten auf der Webseite gucken. Da ist, glaube ich, auch ein Flyer bei. Die Idee, die ich jetzt habe, ist aber, das kriegst du eigentlich über eine E-Mail und über einen Vorstandsbeschluss und viral verbreiten am schnellsten hin, dass die Leute sich, heute haben wir Dienstag, den 4. Nächste Woche, allerspätestens übernächste Woche, das ist die Woche vor Weihnachten, aber besser wäre nächste Woche, an einem gemeinsamen Tag auf die Weihnachtsmärkte stürzen. Und Musiksampler verteilen, Flyer verteilen, dann eine Pressemitteilung dazu schreiben, bloggen. Okay. Wie viele Leute habt ihr denn noch zeitlich zur Verfügung, um, ich sag mal, Flyer oder irgendwas anderes zu entwickeln und beziehungsweise solche Aktionen zu planen? Bist das nur du mit der Flegels oder ist da noch wer dabei? Weder ich noch Flegels, weil wir beide mit unseren Bereichen nahezu vollständig dicht sind. Was mit Fritten? das ist ein Kandidat für sowas. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt auch gerade der Falsche. Ich bin heute Nachmittag spontan eingesprungen. Okay, ich habe die Nummer von dem, ich rufe den morgen mal an. Ja, das wäre schon mal super. Ich sag mal, wenn ihr... Zum Justus, den kann ich auch noch fragen, aber der Problem ist, der hat gerade einen neuen Job, der hatte mich auch schon angesprochen. Sorry, bin dir ins Wort gefallen. Ich sag mal, wenn ihr gerade quasi direkte Hilfe braucht, in dem Moment, wo ihr einen Blogartikel braucht, in dem ihr eine Pressemitteilung braucht zu irgendeinem Thema, einfach Formulierungs- und Lektoratsprobleme und solche Sachen, dann schick's einfach über unsere Liste, ÖA-Liste, NRW. Und wir werden uns schon darum kümmern. Okay. Du hattest Wahlkampfhilfe angesprochen. Ich hatte mit der Sandra schon was vorbereitet. Sekunde. Ganz kurz, links habe ich mal zwei Links reingepackt in den Chat. Den Chat von Mumble. Gut, also wir haben eine kleine Wiki-Seite vorbereitet. Eigentlich wollte ich heute noch einen Podcast aufgenommen haben mit einem von euch, um einen Aufruf zu starten. Und eigentlich wollten wir da massiv anfangen, auch bei uns auf den Listen zu werben und auch die Ansprechpartner hervorzukommen, die man so kennt, damit ihr Leute bekommt. Ihr habt da noch ein kleines Mitfahrzentrale reingebastelt, damit, falls irgendjemand noch irgendwo hin will, spontan sich da irgendwo melden kann. Ja, wie gesagt, sobald der Podcast aufgenommen ist, wollte ich das bewerben und ich bin auch schon angefragt worden, ob ich für das kommende Wochenende noch Werbung machen kann. Also da wollte ich jetzt auch Mails schreiben und mit dem Twitter-Account loslegen, dass da die Leute zu euch strömen, zumindest damit ihr vor Ort Hilfe habt. Das ist sehr gut. Der Podcast ist noch nicht aufgenommen. Gab es da irgendwie Probleme noch? Also bei mir wurde gesagt, das ist schon erledigt. Ich hatte gestern keine Zeit und, warte mal, wie heißt er? Der Mike Saunus hatte heute irgendwie Probleme mit dem Internet. Ah, okay. Ich meine, wenn du Zeit hast, können wir auch eben aufnehmen. Nee, sorry, bin ich drin. Also ich kenne das Reisebüro, ich bediene es, aber ich kann über die Hintergründe Abläufe nicht viel sagen. So, Jason? Ja? Habt ihr genügend Leute, die Facebook und Twitter und euer Blog füttern? Oder euer Portal? Eher nicht. Okay, links ist ein Link. Den haben wir während des Wahlkampfs und auch danach befüllt. Da stehen Artikel drin, die jetzt nicht zwingend immer Parteitagsbeschlüsse beinhalten oder damals zumindest nicht. Das lässt sich auch immer ganz gut verbreiten. Und mit Sicherheit werde ich noch weitere Artikel finden. Aber ihr müsstet eine Person haben, also irgendjemand, der tagsüber auch Zeit hat, der regelmäßig so 2-3 Mal am Tag euer Twitter-Account und eure Facebook-Seite füllt. Hat Salafo gerade aus Versehen verbrannt. Das Blöde ist, wenn das ein Außenstehender macht, der kriegt da nicht so viel mit von euch. Was mit den Piraten Ende ist, die sind doch ziemlich aktiv, auch wenn abgemahnt worden. Bitte? Die Piraten NDS, also der Twitter-Account, die sind ziemlich aktiv. Das ist die Person, die gerade nicht mehr den Piraten NDS bedienen darf. Okay. Also ja, eventuell wird Piratinnen NDS einfach genau unsere Twitter-Präsenz, aber es ist halt unklar, ob der Account genauso wahrgenommen wird wie der andere. Na, eher nicht. Also über Piraten NDS kommt nix und über Piratinnen NDS kommt relativ viel. Point taken. Wer ist denn jetzt der offizielle Account? Offizielles Piraten NDS. Dem anderen sollte man aber auch folgen, oder? Hat Vorteil. Also die ganze Geschichte ist unheimlich unschön und heißt auch, ursprünglich hatten wir auf Piraten NDS halt IFTTT drauf, das heißt, aus den Kreisverbänden kamen Nachrichten rein, alles, was irgendwo auf einer Webseite von uns veröffentlicht wurde, wurde da weiterverbreitet. Läuft jetzt alles nicht mehr auf Piraten NDS, weil sich dort niemand drum kümmert, es läuft aber dafür alles demnächst wieder auf Piratinnen NDS, weil sich dort jemand drum kümmert. Warum kümmert er sich da nicht um den anderen Account, der schon bekannter ist? Darf nicht. Oder will nicht mehr, weil rausgeworfen. Ja, aber ist doch kein Privataccount. Der gehört doch hoffentlich dem Landesverband. Lange Geschichte. Ich bin mir unsicher, ob ich die richtig wiedergeben kann. Deswegen will ich es eigentlich gar nicht versuchen. Aber ja, ist halt aus Versehen verbrannt worden. Okay. Dann will ich sie, glaube ich, auch gar nicht mehr wissen. Oh, geil. Ein kostenloses Hörbuch als Wahlkampf. Das ist geil. So, ja, aber also was, du musst auf jeden Fall, ich meine, wir können euch mit Material füttern, aber ich glaube nicht, dass wir eure Webseiten komplett machen können. Weil bis dann Accounts stehen und wir wissen, wo was hin muss und ob das im Landesverband überhaupt gern gesehen wird, wenn da was zum ESM steht. Also ich, wie gesagt, ich kann, mein Angebot ist, alles, was wir haben an Material jetzt schon haben, könnt ihr auf jeden Fall verwenden. Ich habe der Susanne am Wochenende auch schon gesagt, wenn so Pressemitteilungen, Lektorieren etc. geht, auch kein Problem. Wenn ihr Hilfe braucht bei Wahlprüfsteinen, dann müsst ihr einmal eine Mail auf unsere Liste kippen, aber dann müsst ihr die Leute auch wirklich verhaften. Also ich glaube, die Punkte, die du gerade genannt hast, sind bei uns nicht kritisch. Also Presse hat Susanne sehr gut im Griff, beziehungsweise arbeitet sich selber halt zu Tode, aber es funktioniert. Die Webseiten müssen wir halt wieder unter Kontrolle kriegen. Das ist letztendlich unser Ding. Da könnt ihr vermutlich nicht sinnvoll helfen. Und die Wahlprüfsteine haben wir auch tatsächlich außerordentlich gut hinbekommen im Vergleich zum Rest. Was wir halt gar nicht hinbekommen, und das weiß ich auch, verstehe ich momentan gar nicht, warum wir es nicht hinbekommen, sind Aktionen. Aktionsplanung und Aktionskoordination. Also wir scheinen seit dem Kommunalwahlkampf, den wir letztes Jahr hatten, sehr viel stärker in Kreisverbände zerfallen zu sein. Und wesentlich weniger auf der Landesebene. Habt ihr einen Wahlkampfleiter? Nur die Materialorganisation. Dann bestellt sofort vom Landesverband einen Wahlkampfkoordinator. Sofort. Und dieser Wahlkampfkoordinator hat die Leute dann, das habe ich euch auch so erklärt, nicht hierarchisch unter sich, aber von der Kommunikation her. Okay, ich schreibe mal nebenbei mit. Also das ist ein Muss. Ja. Ja. Und das ist ein Fulltime-Job. Also wahrscheinlich vor Weihnachten noch nicht, aber auf jeden Fall nach Weihnachten. Und dann hatte ich Osnabrück ja schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die Einschätzung richtig war. Also ich habe den Vorschlag ja gemacht, macht ganz wenige Aktionen vor Weihnachten und hatte die GEMA-Geschichte da empfohlen. Und gebt richtig Gas in den letzten 3 Wochen, also nach dem 1. Januar. Da müsst ihr jetzt dann einfach versuchen, in diesen 3 Wochen euch zu organisieren. Und da können wir dann auch helfen in irgendeiner Form, mit Ideen oder auch mit Unterstützung, was vorzubereiten. Also auch aktionstechnisch. Die Aufmerksamkeit der Leute in den nächsten Wochen liegt eher auf Weihnachten als auf Parteipolitik letztendlich, ne? Ja, aber jetzt ist die Frage, wie habt ihr denn da eine Strategie schon bei euch in Niedersachsen? Ist das irgendwie, habt ihr denn was beschlossen, also dass ihr jetzt weniger macht oder wolltet ihr eigentlich viel machen vor Weihnachten? Nein, also diese Aufteilung ist schon da. Jetzt machen wir erstmal sehen wir zu, dass wir die Plakate alle rauskriegen und mit Infoständen ins Laufen kommen, dass da überhaupt die Routine reinkommt. Und das schon die letzten 3 Wochen im Januar, der eigentliche Fokus sein soll. Okay, habt ihr denn Ideen für Aktionen im Januar oder braucht ihr auch Ideen? Ja, auch Ideen. Also ihr braucht auch Ideen. Also vielleicht sind diese Ideen da, aber sie sind noch nicht hochgekommen. Und noch nicht aus der Kreisverbandsebene raus. Also wir wissen beispielsweise jetzt am Sonntag ist ja Antikorruptionstag und mehrere Verbände, die halt schon Kommunalpolitiker haben, machen da Aktionen. Aber das ist alles kleine Sachen. Also immer lokal, immer aus der kommunalen Sicht gedacht. Dann wäre mein Vorschlag folgender. Benutzt ihr Mumble oder eher weniger? Dann kann ich beruhigen, Thomas, hier, ich habe einen Mumble-Kanal eingerichtet. Ich muss nochmal mit Steven via Thüringen reden, dass wir also eine permanente Bridge drin haben, dass wir also uns permanent unterhalten können. Aber ansonsten, es hat ja auch Jason schon ein bisschen erzählt, es gibt sicherlich ein paar Leute, die was machen. Eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, es gibt momentan nichts. Es tut sich nichts. Wir haben Probleme, die Mitglieder zu motivieren, wirklich Wahlkampf zu machen. Und so ist die Realität. Das war jetzt nicht ganz eine Antwort auf meine Frage, deswegen frage ich nochmal, benutzt ihr regelmäßig Mumble oder ist das völlig neu für die meisten, auch innerhalb der Kreisverbände? Mumble ist sehr, sehr unterschiedlich. Einige Kreisverbände nutzen Mumble schon intensiv. Auf Landesebene sind die, ist jetzt der Telco-Server der Hessen eher in Benutzung. Gut, ist ja egal. Also dann einigt euch auf eine Kommunikationsebene, also wo ihr euch mal, und zwar nächste Woche spätestens, einmal trefft. Ich bin auch gerne bereit, dabei zu sein. Gerne auch mal mit reingegeben. Ich habe mittlerweile einen Channel eingerichtet in Niedersachsen, Landtagswahl, und ich werde auch noch besprechen, dass eine Bridge ständig nach Möglichkeit dort permanent auch da ist, weil wir haben in Niedersachsen sowohl Mumbler als auch die, sag ich mal, Telco-Leute. Ja, jetzt geht's ja darum, die unter einen Hut zu kriegen, dass man mal einen Abend zusammen Ideen sammelt, und zwar so früh wie möglich, also Anfang nächster Woche irgendwann. da dann wirklich also aus allen Kreisverbänden, sage ich jetzt mal, die Opinion Leader oder Entscheider in eine Konferenz kriegt, in eine Telco kriegt. Und dann können zwei, drei Leute von uns dabei sein und dann gibt es mal einfach eine Stunde lang richtiges Brainstorming und dann wird da mal rausgefiltert, was kann man denn da jetzt sinnvoll vorbereiten für die Zeit ab 1. Januar. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, weil wir machen momentan bewusst, oder ich mache es bewusst, Werbung für die Marina Niedersachsen, die morgen Abend um 19.30 Uhr stattfindet. Telco-Raum 2301. Mal gucken, vielleicht kann ich auch noch eine Bridge mit reinschieben, aber kann man ja alles gucken. Das machen wir bewusst genau vor dem Hintergedanken, wir haben Wahlkampf und wir müssen reden. Was steht denn da auf der Agenda morgen alles? Das normale Sülz-Rhabarber über die Kreise und ansonsten steht drin Wahlkampf. Es steht noch nichts offiziell drin und wir hoffen mal, dass wir endlich mal mehr als 10 Leute im Landesverband zusammenkriegen, die gemeinsam sich treffen und mal nach vorne arbeiten im Wahlkampf. Weil das haben wir momentan alles andere nicht mehr. Oder denkst du das anders? Auf Landesebene haben wir sie zumindest nicht. Also ich weiß, dass einige auf Kreisebene tatsächlich mehr geht. Zum Verständnis, ich weiß nicht, ob das außerhalb Niedersachsens so krass bewusst ist. Wir haben durch die Aufstellungsversammlung und die Schulz-Schendel-Geschichten sehr viel Aktivität auf Landesebene verloren, weil die sich sehr in die Kreise zurückgezogen haben. Dann muss irgendeiner von euch oder der Vorstand oder wer auch immer mal so eine Wir-Mail schreiben. Also ich halte übrigens morgen Abend den Termin für zu kurzfristig, vor allen Dingen, wenn da noch andere Sachen besprochen werden. Ich empfehle da wirklich, wenn es jetzt darum geht, Aktion zu planen, einen Termin Ende der Woche oder Anfang nächster Woche, der vorher nochmal über alle Kanäle, die gehen, angekündigt wird, wo dann aus jedem Kreisverband ein oder zwei Leute dabei sind. Mal kurz rübergegeben, wir haben einen ständigen Termin, jeden Monat, der ist morgen. Da sind theoretisch alle Kreisverbände, Stammtische vertreten. Das heißt, dieser Termin wird bewusst momentan gepusht, um ab diesem Zeitpunkt die weiteren Maßnahmen zu besprechen, nach vorne zu pushen und dergleichen. Weil wir sehen die Probleme und wir müssen nach vorne arbeiten. So, Frage, wie ist deine Einschätzung, wenn da jetzt morgen Abend einer reinkommt von außen und sagt, so, wir machen jetzt mal Nägel mit Köpfe, haut mal Ideen raus für Aktionen. Wird das fruchtbar sein und produktiv oder wird das zerredet? Es könnte sein, dass morgen schlicht noch die falschen Leute da sind. Das war genau meine Befürchtung und deswegen hatte ich vorgeschlagen, einmal eine Mail raushauen und dann über alle Kanäle nochmal pushen. Die Leute, die brennen und was machen wollen, sollen sich am Tag X, ist völlig egal, im Mumble, meinetwegen Telefonkonferenz, ist mir scheißegal, treffen. Ihr macht den Termin und wir sehen zu, dass 1, 2, 3 Leute von uns dabei sind. Das hört sich gut an, Jason. Du kannst mal in die 112 reingucken, im passenden Pad-Bereich. Die Idee ist eigentlich schon geboren und die hatten wir zumindest auch angefangen. Wir müssen bloß den Text mal durchformulieren. Wo genau? Niedersachsen, die 112. Till hat das auch liegen. Da sind 10 Zeilen ohne Inhalt. Ist das ein Januspad? Nein, das ist der Grundgedanke und das muss ausformuliert werden. Ah, okay. Ja, und ansonsten schnappt euch die Texte und seht zu, dass ihr online präsent seid. Habt ihr den Adventskalender übernommen? Die Idee ist da. Das ist irgendwo in unserer AG-Web gerade. Bitte? Wir haben heute schon den 4. Ja. Susanne sagte, Samstag, sie gibt das weiter. Und ich hatte angenommen, dass dann Samstag sofort das erste Türchen aufgemacht wird. Da braucht ihr einfach nur, ihr habt doch mit Sicherheit auch ein WordPress-Theme mit Piraten-Theme drauf. Ja, natürlich. Eine Kategorie einrichten. Ja. Ja, dann verstehe ich nicht, warum jetzt 4 Tage ins Land gehen und jetzt bei der AG Web ist. Ich sag nur eins, Strukturen, die gewachsen sind. Dann macht's doch anders, dann macht doch einfach einen Wahl-Adventskalender. Das ist doch viel interessanter dann. Also erst im Januar anfangen. Unser Adventskalender kommt später, ja, aber dafür umso schöner. So, dann mache ich es nochmal anders. Wir haben endliche Power. Das heißt, eigentlich sind alle Aktiven momentan bis Oberkante schon aktiv und wir brauchen eigentlich auf Dauer noch Hilfe von außen. Mal ganz. Thomas, jetzt muss ich mal eben dazwischen grätschen. Ein Text von uns inklusive Foto und Überschrift kopieren und auf dem eigenen Blog eintragen dauert, ich sage jetzt mal, 3 Minuten. Ja, dann wäre ich schon lange dabei, ja. Also ich glaube, ich kriege das in 2 Minuten hin. Noch besser. Warum funktioniert das dann nicht? Strukturen. Ja, dann nimm dem doch. Was heißt denn Strukturen? Hast du den Zugang? Hat einer von euch beiden nicht den Zugang zu diesem Block? Musst du irgendwie neue Leute beauftragen. Welchen Block jetzt? Ich habe so viele. Zu eurer offiziellen Homepage. Da habe ich zumindest, sag ich mal, einen Redakteurszugang, glaube ich. Gut, wunderbar, nicht reden, machen, jetzt kopieren. Wenn ich den Text kennen würde, irgendwas haben würde, ich habe gar nichts. Guckst du piraten.nrw.de? Ich schau mal. Also das hatte ich Susanne gegeben mit Link Samstag. Schau da einfach rein, denke mal, das meiste kannst du kopieren einfach, 1:1. Lustiges Raubmord kopieren. Aber ich denke, das größere Problem ist an der Stelle, dass der Beauftragte, der es dann irgendwie Samstag oder Sonntag bekommen hat, irgendwie heute oder gestern Abend schon versucht hat, das irgendwie wieder loszuwerden. Und da habt ihr nochmal den Link zu dem Pad, da kommen die nächsten Tage die Sachen auch rein, da könnt ihr euch direkt rausnehmen. Und wenn das loswerden will, dann schmeißt ihn raus und setzt einen anderen dahin. Ja, da würde ich echt kurz einen Prozess machen. Das haben wir letzte Woche schon mit Twitter gehabt, also die Welt ging unter. Ist egal. Sonst gebt mir die Zugänge, dann mache ich das für euch. Also ich mache hier in NRW Facebook, da kann ich in Niedersachsen auch gerne noch mitmachen. Dann könnt ihr den Zugang nach dem Wahlkampf gerne wieder ändern. Dann bin ich wahrscheinlich auch froh, wenn ich das nicht mehr machen muss. Du, ich sag noch nicht mal nein, wenn das jemand von Eckern macht, weil wir kommen selber gar nicht mehr hinterher. Ja, dann schieb rüber. Wir haben hier 5 Leute, um den Facebook-Account von NRW zu machen. Da kriege ich es auch noch hin, irgendwie mich um den von Niedersachsen zu kümmern. Gut, also ich hoffe mal, dass Facebook kann ich jetzt nicht beurteilen, ob wir da schon wieder einen Zugang haben. Schickt mir mal oder Jason rüber, einem von uns beiden die Kontaktdaten, dann kriegen wir das eingerichtet irgendwie. Mich an der Stelle bitte nicht einbinden. Ja, einer von uns beiden. Ich habe den einfach hier meine Mail ich habe dich auch eben auf Twitter angeschrieben. Thomas, ich muss mal eben, sorry, ich will jetzt nicht bashen oder irgendwie was hochholen, aber du bist doch stellvertretender Vorsitzender in Niedersachsen, oder? Ja, da war irgendwas. So, und jetzt erzählst du mir gerade, dass ihr weder, also der Jason hat auch gerade gesagt, hier der Piraten-NDS-Account sei verbrannt und du sagst mir jetzt, also auf eure komplette Infrastruktur hat der Vorstand keinen Zugriff? Du, wir haben auf Twitter seit Freitag Zugriff, das will was heißen. Und wir haben das lange versucht, Zugriff zu kriegen, im Freundlichen. Und was ist mit www.piratenpartei-nds.de? Da haben wir Zugriff, aber momentan kein Admin, sondern nur Redakteurszugriff. Wer hat den? Ich glaube Hannover hier. Na, Steven, glaube ich, ne? Oder Jason? Ja, da müsste Steven sein, aber an der Stelle müsst ihr tatsächlich wohl mal aktiv werden. Schreibt den Kompa an, der soll eine kurze Mail schreiben, dass der mit rechtlichen Problemen zu kämpfen bekommt, wenn wir auf der technischen Ebene bei der Webseite ran wollen, dann geht das relativ schnell. Das ist eher die Frage, wer das macht. Ihr habt doch auch Zugang auf den FTP-Kram und so. Also wir haben vollen Zugriff über die Techniker, also das ist nicht das Problem. Dann kannst du das Passwort auch von WordPress ändern, dann kannst du ihn direkt rausschmeißen. Also das geht gar nicht. Zugänge im Wahlkampf nicht rausgeben. Da kommen jetzt gerade 2 Dinge durcheinander. Das ging um die Twitter-Geschichte und das ist komplizierter. Das wollte ich heute Abend irgendwie auch wirklich nicht aufmachen, das Fass. Auf der Webseite sind neue Accounts relativ einfach, bloß der Vorstand selber hat es nicht, aber den Account bis morgen Vormittag zu bekommen, sollte kein Problem sein. Okay, Stichwort morgen Vormittag. Wann hat einer von euch Zeit? Dann würde ich mich mit euch dann kurz zusammensetzen, dass wir das ein bisschen planen. Also von mir aus 10, 11 Uhr oder so hier auf Mumble, dass wir es besprechen, dann helfe ich euch gerne. Okay, ihr habt meine E-Mail-Adresse, mein Twitter-Account schreibe ich auch nochmal rein. Schreibt mich an, wenn ihr Zeit habt. So, ich war gerade 2 Minuten weg. War irgendwas Entscheidendes noch? Ich habe nur angeboten, dass ich mich gerne um den Facebook- und Twitter-Account kümmere und lass sie mich morgen anschreiben, wenn das geklärt ist mit den Zugängen. Habt ihr einen YouTube-Account? Ja. Habt ihr eine Podcast-Seite? Bisher nicht. Dann über YouTube. Wenn ihr mir die, oder uns im Krähennest, die Spitzenkandidaten von euch mal vorbeischickt für Kurzinterviews. Wenn ihr die Leute habt, die was zum Wahlprogramm kurz sagen können, kurz und knackig, kontaktiert uns und dann machen wir Termine und dann nehmen wir da was auf, dann könnt ihr das auch veröffentlichen. Okay. Ich habe gerade nicht drauf geachtet, wer gerade gesprochen hat. Bernd Pirat. Ah, okay. Und ich bin der Paki. Wenn du mir sagst, wer du auf... Ach, Jason Pepper war das, ne? Pepper, Norddeutsch. Mhm. Ja, und irgendwie suche ich auch gerade noch eine E-Mail-Adresse, aber die habe ich nirgends gefunden, auch bei Twitter nicht. Läuft nicht weg. Achim, kannst du das weitergeben, wenn irgendwas verloren gegangen sein sollte? Du kennst mich ja auch. Ja, aber also wie gesagt, Nummer 1, Wahlkampfkoordinator mit allen Rechten ausstatten. Nummer 2, alle Zugänge für alle Online-Medien sofort besorgen. Nummer 3, spätestens Anfang nächster Woche die Leute, die was tun wollen und auch gewillt sind, mit 10 anderen was zu tun, online zusammenbringen, Brainstorming, eine Stunde lang, dann filtern, was man davon umsetzen kann. Wir sprechen da eine Sprache. Deswegen oben gibt es den Raum auch mittlerweile für den Wahlkampf Niedersachsen. Bewusst unter Niedersachsen eingerichtet, auch im Mumble. Weil es nützt nichts, wenn wir Texte produzieren oder sonst irgendwas machen, sollen die Leute jetzt irgendwie 4 Wochen in Niedersachsen in ein Hotel ziehen und eure Flyer verteilen? Also das geht ja auch nicht. Ne? Also irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen unkoordiniert bei euch da im Moment, weil die Leute irgendwie aus persönlichen Ressentiments andere Prioritäten setzen. Ja, also ihr braucht auf jeden Fall erstmal eine Person, auf die ihr euch einigen könnt, vom Vorstand am besten beauftragt, der wirklich alles koordiniert und da auch nicht nach links und rechts guckt und Rücksicht nimmt auf irgendwelche persönlichen Blödsinnigkeiten. Der Mutter muss das durchziehen und ein Team aufbauen können. Kein Thema. Wir haben da momentan Beauftragten und ohne jetzt ihm nahe zu treten, weil er macht seine Arbeit wirklich gut, ist an der Grenze der Leistungsfähigkeit gelandet und er braucht Unterstützung. Der Till. Das ist Tills und das Problem ist einfach, dass er gleichzeitig die Materialkoordination und die Wahlkampfkoordination theoretisch auf einen Haufen hat und die Materialkoordination gerade dermaßen im Haufen explodiert ist, dass er daran festhängt. Ja, wobei das gerade auch mit Mike weitergegeben wird. Also das ist Work in Progress gerade auf die nächste Baustelle, auf die nächsten Verantwortlichen. Ich muss jetzt trotzdem, weil ich will einfach mal wissen, also ich war vor 6-7 Wochen in Osnabrück, da haben alle wohlwollend und zustimmend genickt und gesagt, weiß ich schon und ja, wir machen das ungefähr genauso, aber irgendwie macht ihr es im Moment überhaupt nicht so. Ja, das hat aber damit zu tun, dass wirklich hier bei uns eine ganze Menge Demotivation gelaufen ist und die Luft einfach in der Vorbereitung zum Wahlkampf schon rausgegangen ist, weil wir uns mit den ganzen Trollen zu kämpfen hatten, die uns richtig bekämpft haben und die Luft ist einfach draußen und viele sind einfach alle. Das muss man einfach mal so zugestehen. Und was auch noch in Osnabrück war, auch ein Fokus irgendwie auf Presse. Und das ist ein Teil, der bei uns tatsächlich funktioniert und den Susanne ganz gut im Griff hat. Nur andere Sachen funktionieren nicht. Ja, ich hatte also auch ein paar Sachen mehr. Also ich habe so auch gesagt, ich habe unsere Gruppen aufgezählt, also wer was macht, Kreative, Logistik, Wahlkampfleiter bzw. Koordinator, Presseteam, AG Öffentlichkeitsarbeit, wie die zusammenarbeiten. Und ich meine, wir hatten auch nur 8 Wochen. Okay, wir sind ein paar Leute mehr. Ich wollte gerade sagen, wir sind bedeutend größer als Niedersachsen. Und ihr hattet ja, nur 8 Wochen. Einfach die. Ich meine, ist ja auch jetzt Advent, ne? Und Weihnachten und so weiter. Und Achim, du hast ja auch darauf hingewiesen, ne? Jetzt da irgendwie jede Energie, die man jetzt reinsteckt, mit der Ausnahme von ein paar punktuellen Aktionen, die verpufft sowieso, weil alle Leute gerade Geschenke besorgen. Mir ging es darum, dass die Struktur steht, also dass so Sachen nicht passieren, wie dass dann Twitter-Account auf einmal wegbricht oder dass man eine Woche braucht, um zu entscheiden, ob man jetzt auf seiner eigenen Webseite was einstellen darf oder nicht. Ja, ja. Und ich würde da sagen, jetzt die nächsten paar Wochen muss man einfach zusehen, dass man die Motivation wieder hochpäppelt, dass man die Strukturen aufbaut und dass man am 1. Januar dann aber direkt mit beiden Füßen aufs Gas steigt. Also ich möchte nochmal einhaken, es ist eigentlich kein Rechte-Problem. Es ist wirklich eher ein Leute-Problem. Okay. Der Twitter-Account war zu jedem Zeitpunkt irgendwie bedienbar von irgendwem, also bis zum Umschalten von der Person davor und danach eben vom Vorstand, aber es ist gerade sehr schwer, jemanden zu haben, der es kontinuierlich füttert, jetzt gerade in der aktuellen Situation. Okay, aber irgendeiner hatte gerade die Idee rausgehauen mit dem Adventskalender verschieben und irgendwie, ich habe mir das gerade mal überlegt, das ist wirklich eine gute Idee. Ihr habt am 19. ist Wahl, ne? 20. Das heißt, wenn ihr am 27. oder 28. das direkt nach Weihnachten mit eurem Adventskalender anfangt, dann könnt ihr das nämlich sogar noch als schöne Geschichte verkaufen. Huch, wir haben Weihnachten verpasst. Na, machen wir einen Adventskalender jetzt. Nee, nicht verpasst. Nein. Ja, ich weiß. Das kann man positiv verkaufen. Adventskalender 2.0. Weihnachten ist vorbei, jetzt geht's auf die Wahl zu. Tschakka. Richtig. Ja, genau die Baustelle, und die werden auch die anderen Parteien machen, weil ja, der Wahlkampf in Niedersachsen der anderen Partei fängt in der Regel am 27.12. an. Nicht einen Tag vorher mit bewussten Ausnahmen, die ja auch erwähnt sind dann halt. Also das passt tatsächlich halbwegs zu dem, was Realität in Niedersachsen ist. Eben, die GEMA-Geschichte lohnt sich noch zu Weihnachten, aber alles andere wäre vorher verbrannt, stimmt schon. Okay, ich muss mich jetzt mal ausklinken wieder kurz. Wenn ihr den Termin gefunden habt für das Online-Treffen, wo dann Aktionen geplant werden können, einmal eine Mail an die AGÖA oder an mich, dann leite ich die weiter. Ja, ich sag mal so, Achim, wir sprechen uns vorher bestimmt nochmal. Okay, und ansonsten, also unsere ganzen Webseiten sind freigegeben, ne? Also Copy und Paste, wo immer ihr wollt und könnt. Nächsten Dienstag haben wir auch wieder Sitzung, 21 Uhr. Bekanntermaßen. Ich habe Flegels, Tils und Fritten auch schon angeschrieben, dass die mich also rund um die Uhr anpingen können, wenn irgendwas ist und Not am Mann. Gut, aber auch da sollten wir mal, sag ich mal, die Inekchen-Verantwortlichen auch noch ins Mumble reinkriegen. Das wäre sicherlich auch sinnvoll, um Dinge zu besprechen. Ja, das sollte schon ein bisschen geplanter ablaufen, ja. Habt ihr eine Mailingliste für den Wahlkampf? Ja. Welche von den vielen? Keine Ahnung. Moment. Ich hab gerade wir haben eine AG-Wahlkampf. Ja, die gibt's auf jeden Fall. Und ich habe gerade vor eine von Bundesweiter Wahlkampf beantragt. Oh, scheiße. Allerdings ist hier auf unserem eigenen Webserver. Der heißt lists.piraten-nds.de. Okay, das finde ich. Mein Problem ist gerade, dass ich zwei Rechner bediene. Und auf dem einen kann ich es kopieren, auf dem anderen rede ich mit euch. Ich muss das mal eben ins Pad kopieren oder so. Jason, du bist genauso genial wie ich auch. Geht mir ähnlich. Ich habe jetzt gerade vier verschiedene Browser offen. Ich habe da irgendwas nicht unter Kontrolle. Ja, du musst also ist in eurem Pad drin. Gut. Ansonsten denkt dran, es gibt auch noch Mail-Programme und da gibt es auch noch unterschiedliche. Da habe ich auch mehrere laufen. Gut, dann würde ich aber trotzdem nur, Jason, lass uns da auch zu dem Thema morgen nochmal telefonieren. Aus Gründen würde ich aber mal sagen, späten Nachmittag, ich bin morgen noch ein bisschen unterwegs. Kurz vor der Marina? Grobe Richtung könnte passen, wobei ich da auch gucken muss, weil ich dann wahrscheinlich abends auch noch unterwegs bin. Da kam auch noch was dazwischen heute. Kriegen wir hin. Thomas, schmeißt ihr das mit dem Wahlkampfkoordinator in Gang? Da ist gerade ein Link im Chat rumgegangen. Stellenprofil habe ich gerade was gesehen. Genau, der Link da drüber. Da mal gucken, 10 Uhr. Genau, der. Was wollt ihr? Ich habe nichts gemacht. Ihr könnt mir nichts nachweisen. Wir haben alles ganz genau gesehen. Ja gut, den Link kenne ich aus der Bundesebene, also kommt mir nicht unnötig bekannt vor, weil momentan stehe ich da unter anderem mit drin. Und Andreas, aber das ist Bundesbereich. Sitzung Bundestagswahl habe ich heute auch schon hinter mir, also insofern. Okay, ist noch was in Sachen Niedersachsenwahl zu sagen, zu machen, zu helfen, zu tun? Heute Abend nicht. Nee, das wurde halt schon gesagt, das ist mit dem Reisebüro, die Podcast-Geschichte ist eigentlich das momentan Wichtige, weil wir halt ein bisschen Manpower auf der Straße brauchen und dann die Struktur schaffen für den Januar. Ja, okay, ich kann jetzt nur hameln letztendlich und da soll wohl alles schon plakatiert sein und so weiter. Plakatieren ist die eine Geschichte, es geht um Wahlkampf, das heißt, wir brauchen Aktionen, Infostände, Schlacht mich tot, das ist aber alles nach 27.12. Alles davor wäre Lüge, wenn wir das vorher aufbauen würden. Ja, das hatten wir vorhin ja schon. Wir brauchen hauptsächlich Hilfe bei der Aktionsplanung und das geht im Januar und wir brauchen Hilfe bei Infoständen und Plakatieren. Wobei Hameln tatsächlich fertig ist, aber das ist halt im großen Teil des Landes noch nicht so. Aber an der Stelle können die Leute vom Reisebüro bessere Auskunft geben. Ja, wie gesagt, sobald ich den Podcast habe, geht's rund. Super. Okay, Achim, bist du in der Nähe? Okay, auf der Liste steht jetzt nicht mehr weiter groß was drauf. Aus dem Request-Tracker steht ja ein Webinar noch drin. Ich wollte noch was sagen, zwei Punkte. Zur Niedersachsen? Nein, so. Für uns mal, weil Kandidatencheck. Wir brauchen Hilfe, ansonsten gibt's keinen. Ach, hatte ich vorhin schon mitbekommen gehabt. Wo im Krähennest aus, ne? Genau, Krähennest braucht Hilfe. Sieht wie folgt aus. Wir sind momentan noch drei Leute, die Aufnahmen machen. Und von diesen drei Leuten haben zwei Leute Ehepartner, Partnerinnen, die kandidieren und deswegen gab es schon zu Unmutsäußerungen. Weswegen wir uns überlegt haben, dass die beiden nur noch dann eine Aufnahme machen, wenn die Kandidaten ausdrücklich damit einverstanden sind. Was aber dazu führen wird, dass im schlimmsten Fall alle Nein sagen werden und alle, die aufgenommen werden, dann bei einer Person landen und das schafft ihr nicht. Das bedeutet entweder, wir kriegen jetzt noch zwei, drei Leute zusammen, die mithelfen bei den Kandidaten-Podcasts, oder das Projekt stirbt heute. Also ich mache auch ein paar Kandidaten-Podcasts, Bernd. Bernd, du hast meine Mail gekriegt, dass das bei mir okay war? Ja, genau, habe ich. Kann ich die veröffentlichen, wo du gerade da bist? Natürlich. Gut, danke dir. Und meine Frau ist die Backschafter. Das weiß ich, habe ich mittlerweile mitgekriegt. Gut, alles klar. Ich muss sowieso zu dem Kandidatenportal noch was sagen, aber später. So, noch jemand außer Harald? Erst schon mal danke, Harald. Was mit Hollarius? Der macht doch eh schon, oder? Nee, der ist raus. Der kandidiert bestimmt noch. Bestimmt nicht, aber es könnte passieren. Und wenn er sich in letzter Minute überlegt, doch zu kandidieren, hat Kandidaten-Podcast gemacht, dann geht das geht gar nicht. Nicht weil, also das ist jetzt nichts gegen Hollarius, das ist auch nicht böse gemeint, aber das wäre dann eine doofe Situation, so möchte ich sagen. Dann kriegen einen Shitstorm nur, aber was für einen. Kriegst du sowieso, wenn du auf letzten Drücker kandidierst, als Spontankandidat. Kennst du auch Radbert? Ja, ist ja nur Radbert. Na, fahrt's ab. Fahrt's ab. Gut. Wir haben Übung, wir haben Übung in NRW, denk dran. In der Folge Shitstorm-Amateur. Meine Shitstürmchen versanden meistens im Wasserglas, das wisst ihr doch. Oder ist ja, einfach geblockt, nee, ist fertig. Klar. Aber wie gesagt, sonst noch jemand? Ich kandidiere auf keinen Fall, von daher geht das schon. Was das Problem jetzt nicht löst, letztendlich, also Krähen lässt jemand noch Interesse? Ich habe die Zeit nicht. Du kandidierst auch, Mensch. Kann Sammy. Sammy. Ja, hab ich genau vergessen. Das hast du vergessen. Ja, letztens schon festgestellt, dass das ein super Motivationspotenzial ist, ne? Solange Wahlkampf ist, muss man nur, sobald Not am Mann ist, irgendwie drohen. Ja, jeder Kandidat wird sich fragen lassen, wieso er dann hier nicht mitgeholfen hat. Aber das funktioniert in diesem Fall leider nicht. Ja, oder die Kandidaten interviewen sich alle gegenseitig. Das fände ich sehr cool, aber erst für die zweite oder dritte Runde. Das ist dann quasi so eine Art, wie Amis das immer machen, ne? Wie heißt das noch? Direktkampf oder was? Also nochmal eben ganz kurz zu sagen, also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Das Ganze dauert ungefähr eine halbe Stunde. Wir haben 10 vorgefertigte Fragen, die innerhalb von 10 Minuten beantwortet werden sollen. Danach ist noch so ein bisschen lockere Plauderstunde. Also das ist jetzt nicht, dass das jetzt ewig lange dauert oder Gott weiß, wie aufwendig ist oder so. Und das technische Nachbearbeiten, das machen wir dann notfalls schon, wenn ihr das nicht hinkriegt. Genau, das ist auch kein Problem. Was denn mit Wolfgang? Ist der da? Nee, stumm. Den kann ich nochmal fragen hier, den Natural Born Chiller, ob der nicht bereit ist, sowas zu machen. Wir würden ja gerne, dass der Radbert das macht, aber der will mir sofort die Kettensäge auspacken. Ich dachte, Radbert macht die zweite Runde. Ich dachte, Radbert kandidiert. Radbert macht die, die noch übrig bleiben am Ende. Die Spontankandidaten. Der harmoniestiftende Konsenskandidat, der den ganzen Verband eint, hinter sich bringt und zusammenführt. Der Quisar Zaderach, ne? Genau, der Messias vom Wüstenplaneten. Ich lasse mich dann zum Gottkaiser proklamieren. Murat Deepsec wird. Das ist aber eine gute Idee. Wir sagen einfach, ab Januar macht Radbert die ganzen Interviews. Wer also vorher noch ein ordentliches haben will, soll sich jetzt melden. Ja, das war gestern lustig. Da ging es um Thema Europawahl. Dossos und Co. haben dazu ein bisschen sich unterhalten. Und dann war so die Vermutung, dass bei einer bundesweiten Aufstellungsversammlung ungefähr 1000 Kandidaten zusammenkommen. Und dann wären immer noch die am Ende sozusagen unbedingt mitmachen wollen, weil sie eben entweder trollen wollen oder weil sie denken, ich bin Gott und ich kann das oder so. Nein, Uwe, das Problem war, das hat mehrere Gründe, aber einer war wirklich der bezeichnendste. Wenn einer kandidiert, selber kandidiert und mehrere Podcasts mit den Leuten macht, hat er viel mehr Zeit on air, um sich selber auch so ein bisschen in den Vordergrund zu drängen. Weil den hört man dann ständig, wenn man die Sachen anhört. Ja, vor allen Dingen, wir wollten ja eben genau vermeiden, dass die Kandidaten gegenseitig ihre besten Antworten abpinnen, ne? Dieser Konzeptvorteil wird dann auch negiert. Ja gut, der ist ja sowieso negiert, sobald wir am 24. veröffentlichen die Leute danach die Podcasts machen. Das ist also Peng. Ja, deswegen müssen wir den Leuten dann leider erzählen, danach machen wir keine Podcasts mehr. Wiedersehen. Radberg, wer authentisch ist, kann nicht nachgemacht werden. Ja, und dann müssen sie halt leider andere Kanäle finden, um ihre Message zu verbreiten. Genau. Uwe, was ist denn mit dir? Willst du kandidieren? Uwe ist stumm. Schreib dem doch mal was in den Chat. Kommen wir zu was völlig anderem. Ah, ist die Sitzung eigentlich jetzt geschlossen? Nein. Oh. Kann ich dann okay, bitte dann noch was völlig anderem. Kann ich dann bitte einen Punkt anbringen, der noch reingehört? Ich lass mich ganz kurz erst noch ganz kurz. Also ich nehme da mit, dass wir nur mit momentan Harald haben. Gut, dann frage ich nochmal über die NRW-Infoliste und wenn sich dann keiner meldet, müssen wir gucken. Wollte ich ja sagen, haus nochmal auf der ÖA und der Info raus. Kannst du auch mal die Kandidaten fragen, ob jemand von denen sich das nicht anders überlegen und lieber Kandidaten-Podcasts machen möchte? Kaimi! Nein. Gut. Wenn der Troll getrollt wird, sehr schön. Genau, Kaimi, du hast den Job. Aber okay, entscheidet jetzt hier demokratisch, dass du nicht. Also Moment. Ich kann gerne trotzdem Kandidaten-Podcast machen. Ich verspreche, dass ich keine guten Vorlagen den anderen liefere. Okay, jetzt mal kurz im Geschäft. Sammy, du wolltest noch was sagen. Ja, wenn ich darf. Es gibt da offensichtlich ein Problem und das wird nicht kleiner. Ich bin angesprochen und angeschrieben worden wegen des Kandidatenportals mit dem Tenor, das ginge ja gar nicht. Denn wenn sich da Leute eintragen wollten, müssten sie sich ja erst mit ihrem Piraten-Account anmelden. Und das Ganze wäre ja geschlossen. Und wenn sich das ein normaler Bürger angucken wollte, wer da kandidiert, dann könnte er das gar nicht. Und dann kam der Punkt, der mich dann auch nachdenklich gemacht hat, die Presse kann sich das auch nicht angucken. Der Fullere muss das einfach nochmal deutlicher schreiben. Mit der Piraten-E-Mail-Adresse ist nur nötig, wenn du dich als Kandidat eintragen willst. Und das ist auch insofern okay, weil sich ja nur Kandidaten eintragen dürfen, die Mitglied der Partei sind. Und das habe ich schon anderen, transportiert. Das alle ist anderen können sich mit beliebigen E-Mail-Adressen anmelden. Auch die Presse kann sich mit beliebigen E-Mail-Adressen anmelden. Aber das ist ja sinnig, letztendlich, dass es lesbar ist. Und zwar für alle lesbar, auch ohne Anmeldung. Ja, das war genau der Punkt, der große Kritikpunkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch Probleme gibt. Darf ich da mal eben was zu sagen? Das haben wir eigentlich alles schon vor 3 Wochen durchgekaut. Und die Punkte, die du genannt hast, waren auch genau die, die ich bemängelt habe. Ja, mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Wollte ich jetzt sagen, ist leider alles nichts Neues, Sammy. Tut mir leid, für uns nicht. Es gibt doch immer noch die Liste im Wiki, wo man sich dann eintragen kann, wenn man es will. Lieb schon über die ÖA-Liste alles hier. Also als Erklärung, Sami, als Erklärung für dich vom Fulleren, also die ist zumindest nachvollziehbar, die Erklärung. Der Grund ist, wenn sich da 50, 60 Leute anmelden und Kandidaten werden wollen, dann ist er der Meinung, dass da einige möglicherweise sagen, ich will da aber jetzt nicht auf Ewigkeiten über Google auffindbar sein, dass ich mal für die Piratenpartei als Kandidat mich beworben habe. Und das passiert in diesem geschlossenen Portal nicht. Ich persönlich halte das für vernachlässigbar, weil in dem Moment, wo einer sagt, das stört mich ein halbes Jahr später, dass ich da drin stand, da ist die Bewerbung als solche schon nicht mehr ernst zu nehmen. Aber es ist offensichtlich der Wille vieler, dass das jetzt so gemacht wird. Ich weiß nicht, wie der Vorstand das sieht, aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch offiziell, so wie ich das verstanden habe. Ich wusste ja, das und habe das genauso weitergegeben, weil ich das mit Fulleren auch schon besprochen hatte und er das auch genau erklärt hatte. Ich habe das genau so weitergegeben. Aber genau das ist eben auch der Kritikpunkt, wenn Kandidatenbewerber da kandidieren wollen, warum können sie das bitte schön nicht öffentlich? Was sind das für Leute, die sich hinterher ein halbes Jahr später vielleicht dafür schämen könnten oder ein Jahr später, dass sie für die Piraten kandidiert haben? Das ist schon fast ein Ausschluss. Und nee, lass mich eben ausreden, Hularius, bin sofort fertig. Der Punkt ist, dass es eben nicht leicht zugänglich und offen ist und dass das etliche Leute, ich habe es erklärt und wir haben es trotzdem nicht akzeptiert und begriffen schon, aber nicht akzeptiert. Und das, denke ich mal, könnte weitere Kreise ziehen, unter Umständen auch in Richtung Presse. Ja, das kannst du aber jetzt mal den Vorstand weitergeben. Ich unterstütze dich da. Ich habe es auch lieber öffentlich und denke auch, dass auch die Medien sagen, warum muss ich mich da anmelden? Aber ich kann da nichts befehlen und möchte da auch nichts befehlen. Auch ich finde, das ist ein guter Filter. Alle, die sich nicht im Wiki eintragen, aber im Kandidatenportal sind, kannst du doch gleich dann von der Wahl ausschließen. Außerdem muss sich dann niemand mit bürgerlichem Namen eintragen. Sorry, aber der Punkt für mich ist an der Stelle, Das hat mit uns nichts zu tun. Das ist nicht euer... Ja, das ist letztendlich Vorstand also oder ähnliches. Also bitte in die Vorstandssitzung damit und nicht zu uns. Wir können da jetzt eine halbe Stunde drüber diskutieren und das bringt nichts. Also du kannst das, was ich gesagt habe, aber dann bitte einigermaßen sinnvoll wiedergeben, gerne auch verwenden beim Vorstand, wenn ich am Donnerstag nicht da sein sollte. Das ist protokolliert. Also ich habe vor 3 oder 4 Wochen in der Sitzung war das ja wie gesagt schon mal Thema. Ich hatte es jetzt hier auch nur eingegeben, weil ich habe es eben übersehen. Vorhin die ganze Zeit war Fulleren noch da. Hätte ja sein können. Okay, ich gebe es an den Vorstand. Danke dir. Schließen wir? Ja, wir haben noch einen Punkt oben im Request-Tracker, aus dem Request-Tracker, an die Informationen. Abend, ich bin auch wieder da. Das habe ich eben nur reingeschrieben. Wer da mitmachen will bei so einem Webinar, kann auf den Link klicken, sich's mal anschauen. Eben, ist nur eine Information, wer sich wirklich da Interesse hat. Ist beliebige Anmenge an Anmeldung ist möglich, soweit ich weiß. Einfach mal reinschauen, ob Interesse besteht und dann anmelden. Genau, es gibt noch ein paar andere Sachen auch im Helpdesk, im Request-Tracker. Das ist aber, glaube ich, nichts, was nicht kurz mit einer Antwort-Mail beziehungsweise gelöscht werden könnte. Einfach. Uwe, willst du Kandidaten-Podcasts machen? Nein. Er hat ja gesagt, ich habe es gehört. Dann stoppe ich mal die Aufnahme. Uwe? Nein, der andere Uwe. Ja. Bist du Donnerstag in der Vorstandssitzung dabei? Ich muss es mir gleich mal anschauen. Irgendwas war Donnerstag, aber ich glaube schon. Hast du auch die E-Mail von Anita bekommen? Die zwei E-Mails sind es ja. Also einmal Kalender und dann der DPA-Terminkalender? Das erste ja, das zweite habe ich gesehen, aber mir noch nicht angeschaut. Das habe ich aber erst jetzt hier eben gelesen. Weiß ich nicht. Okay, ich leite das jetzt auch mal an Radbett weiter. Also einer von euch beiden sollte Donnerstag in der Sitzung sein. Und dann bitte am Donnerstag in der Sitzung auf jeden Fall auch ansprechen EchoBot und Meltwater. Meltwater ist klar, das ist, geht weg. Und EchoBot, das muss nochmal extra bestellt werden, oder? Nee. Ja. Und das ist klar, was davon? Ist das, haben die einen fertigen Antrag da liegen? Da ist eigentlich, also die haben eigentlich nur ein Paket, aber da solltest du mit Engelbert möglicherweise nochmal kurz Rücksprache halten. Ich hatte gehofft, er ist heute dabei, aber war er wohl oder ist er wohl nicht. Ich notiere es mir mal. Ich kann dir aber auch da nochmal dir und Radbett eine Mail weiterleiten, die ich bekommen habe. Ja. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.